In seinem Buch »Die Angestellten« aus dem Jahr 1930 ließ der Soziologe Siegfried Krakauer Menschen zu Wort kommen, die über ihre Rolle innerhalb des Systems kapitalistischer Erwerbsarbeit sprechen. Einer der für die Studie Befragten fühlte sich außerordentlich geschmeichelt von der Feststellung, dass er seine Tätigkeit so perfektioniert vorbereitete, dass er jederzeit von einem anderen ersetzt werden könnte. Dieser Mann hatte verinnerlicht, dass es nicht um seine individuellen Wünsche und Talente geht, sondern darum, die eigene Arbeitskraft so gewinnbringend für das Unternehmen wie möglich einzusetzen. Sein eigenes Verständnis von Schaffen war also nicht kreativ. Schaffen musste ihm keine persönliche Freude bereiten. Je mehr verschiedene Lohnarbeiten es gab, desto weniger offensichtlicher Sinn war in selbigen erkennbar und desto mehr entleerte sich der Begriff Arbeit selbst. Wer arbeitete, sollte seine Bestätigung und Bestimmung bereits darin finden können, ein gut funktionierendes Rädchen zu sein. Erst in dem Moment, in dem die Menschen realisieren, dass der Kampf untereinander, der Kampf um die Arbeitsplätze, vergeblich ist, wird das Versagen des Systems kurz zur gemeinschaftlichen Realität. In der Geschichte hat sich gezeigt, dass die Umstände für die Arbeitslosen sich immer dann verbesserten, wenn es besonders viele von ihnen gab. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 wurde etwa eine Erwerbslosenfürsorge eingerichtet. Schließlich gab es mehrere Millionen rückkehrende Soldaten, die nun nichts mehr mit sich anzufangen wussten. Aber auch bedürftige Frauen, die selbst für ihr Auskommen sorgen mussten, konnten diese Fürsorge beantragen.